Die USA eskalieren weiter ihre militärischen Provokationen auf der koreanischen Halbinsel. Am 29. Mai flog ein Geschwader der strategischen Atombomber B-1B wieder in die südkoreanische Luft und übte den Abwurf der Atombomben. Frühmorgens starteten die Atombomber von der Insel Guam, flogen bis zu 80 Kilometer östlich von Gangjung auf dem koreanischen Ostmeer, ganz nahe zu der militärischen Demarkationslinie ein, übten gemeinsam mit den Jagdflugzeugern des atomgetriebenen Flugzeugträgers Calvinson, der bereits auf dem koreanischen Ostmeer mit der südkoreanischen Marine gemeinsames Seemanöver halten, einen präzisen Angriff auf die wichtigen Objekte der Republik. Nebenbei hielten die amerikanischen Flugzeuge zusammen mit den südkoreanischen Kampfflugzeugen auch eine Übung für die Kooperation bei der Navigation nach der koreanischen Halbinsel ab.